Statt die Kanzlerin und CDU-Chefin frontal anzugreifen, will der als konservativ geltende brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm von Angela Merkel, dass sich die Union mehr von der SPD unterscheidet. Die Union weiß, sie kann die Wahl nur gewinnen mit Frau Merkel und nicht gegen Frau Merkel. Von daher gesehen würde ich die Union sehr deutlich um Frau Merkel scharen. Man möchte gerne, dass die Bundeskanzlerin der Großen Koalition auch klar macht, dass sie als Parteivorsitzende manche Dinge anders machen würde, wenn wir die Mehrheit hätten. Schönbohm rief im Bayerischen Rundfunk den CDU-Generalsekretär, die Ministerpräsidenten und Bundestagsabgeordneten dazu auf, deutlicher Parteipositionen zu vertreten. Alles auf die Kanzlerin abzuwälzen, halte ich für falsch. Bayern CSU-Fraktionschef Georg Schmidt warf der Bundeskanzlerin vor, sie habe das bürgerliche Lager vernachlässigt. Es reiche nicht, Moderatorin der Großen Koalition zu sein. Markus Ferber, CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl, nennt die Wählerschichten, die sich derzeit zunehmend weniger angesprochen fühlen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einer Entfremdung zwischen traditionellen Wählerschichten der Union und der Union selber kommt. Das sind natürlich kirchliche Kreise, das sind die Mittelständler, das sind die Vertriebenen, die bisher treu an der Seite der Union gestanden sind. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Peter Ramsauer, droht der CDU mit einer härteren Gangart. Dem Handelsblatt sagte er, wir werden uns nicht mehr zurückhalten, so wie die CDU bei der Pendlerpauschale keine Rücksicht auf die CSU genommen hat. Der Wunschregierungspartner FDP beginnt zu bangen um die schwarz-gelbe Mehrheit bei der kommenden Bundestagswahl. Hermann Otto Solms, heute im SWR. Und die CDU hat natürlich in den letzten Jahren der Großen Koalition einen Teil ihres Profils aufgegeben zugunsten eines Koalitionsprofils. Jetzt, wo es zu Wahlen kommen soll, ist das schädlich für die CDU und die Bundeskanzlerin muss sich jetzt wieder auf ihre Rolle als CDU-Vorsitzende konzentrieren, um einen Teil des verlorenen Profils zurückzugewinnen. Die Liste der Vorwürfe gegen die Regierungs- und Parteichefin ist lang. Jüngste Fehler werden säuberlich notiert. Das Erbe Ludwig Erhards werde preisgegeben. Solidarität mit der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen Erika Steinbach zu spät erklärt. Dass die Kritik am Papst undiplomatisch oder falsch war, dem mochte sich Parteifreund Oettinger heute im Bayerischen Rundfunk jedoch nicht anschließen, nachdem er die Kanzlerin am Wochenende noch aufgefordert hatte, in die Uniform der Parteisoldatin zu schlüpfen. Heute gab Oettinger ihr Rückendeckung, wegen der besonderen Verantwortung der Deutschen beim Thema Holocaust. Es geht darum, dass in der katholischen Kirche einige wenige Aussagen machen, die mit der deutschen Politik in keiner Form hinnehmbar sind. Deswegen war die Klarstellung richtig. Die nicht eben diskussionsfreudige CDU trägt unter ihrer Chefin Merkel brodelnden Streit über Richtungsfragen noch seltener offen aus. Zudem macht sich die Kritikgewohnte mitunter zu wenig Mühe, Kurswechsel wie bei den Konjunkturpaketen zu erläutern. Der liberale Solms erkennt bei aller Schelte dennoch keine Alternative. Ich sehe im Moment keinen Konkurrenten, der ihr gefährlich werden könnte. Aber es geht jetzt darum, die Profilierung der CDU zu stärken. Auch im Interesse der FDP wäre das richtig, damit eine gemeinsame Mehrheit erzielt werden kann. Wie häufig, wenn sie direkt angegriffen wird, schweigt die Kanzlerin. Selbst zu der Ehrung der ganz besonderen Art. Angela Merkel gibt es jetzt auch als Barbiepuppe hinter Rednerpult und Mikrofon.